Die germanischen Stämme hätten sich niemals zum Christentum bekehrt, wenn sie im tiefsten Innern nicht die Überzeugung gehabt hätten, dass es zu ihnen gehörte und dass die Feinde es sich angeeignet und verfälscht hatten. Die Christen Roms mussten von dem hyperboreischen Kult und Wissen all jenes Rüstzeug des mithrischen Mysteriums sozusagen annehmen, zu dem Zweck, in die Völker, die sie heidnisch nannten, eindringen zu können, die Römer selbst mit eingeschlossen. Es gibt einen hyperboreischen nordischen Christos, einen Christos von Atlantis. Es ist Wotan Luzifer. Sein Christentum haben wir auf diesen Seiten esoterisch, runisch dargestellt. Es ist der kriegerische Christos des Kampfes gegen den Demiurg Jehova, derjenige der Wiederauferstehung und der Runen, der wahre Herr der Heere, des kriegerischen Ordens von Wotan und des Führers des Dritten Reiches. Im Jahre 772 zerstörte Karl der Große die Irminsul der Externsteine. Im Jahre 785 wird das Christentum bei den Germanen unter Androhung der Todesstrafe eingeführt. Und im 9. Jahrhundert erscheinen die ersten Darstellungen von Jesus Christus in geneigter Stellung am Kreuz. Es ist eindeutig, dass man als Vorbild die Irminsul und den Kreuzgott der Externsteine genommen hat. Aber man gab ihm jenes typisch jüdische, blutbefleckte, niedergeschlagene, sadistisch-masochistische Aussehen der Sklavenrebellion, der Sudras, das des jüdischen Christentums der Ursprünge. In Rom sollte die antinordische, gegenarische Verschwörung, die der Gegenrasse des Teufels Jehova, auf den Thron gehoben werden. Man kann feststellen, wie der Vatikan sich heute immer rascher von den letzten Resten dieses Kreuzgottes, des gekreuzigten Gottes, entledigen möchte, um ihn durch Marx und den Messias von Zion zu ersetzen. Das Heiligtum der Externsteine ist die wichtigste Erscheinung, die sich der Krieger des esoterischen Hitlerismus vorstellen kann. Dort, hoch oben, erscheint ein beweglicher Felsen, der schwankt, ohne jemals abzustürzen. Es ist der Menhir, weil er sich bewegen lässt. Im Innern dieser Felsen befand sich der Einweihungstempel. Es erscheint auch das Grab, genannt Ur, der Name der Rune hyperboreischen Ursprungs. Es ist aber kein Grab, es ist ein Steinbett für den zweiten Tod, den der Wiederaufstellung des Arias im Einweihungstod. Die germanischen Priester, Beherrscher der alten Weisheit von Hyperborea, waren nach Island geflohen, als Karl der Große die Irminsul zerstörte und Bonifatius die Donaueiche, und haben die hyperboreische Rose mit 5 Blütenblättern, genannt Heckenrose, mitgenommen. Das ist die wilde Rose Deutschlands aus dem Rosengarten Siegfrieds, Asgards und des Königs der Zwerge Laurin. Diese Rose hat nichts zu tun mit der Rose von Orient. Es ist eine frühere, die Rose, die vom Morgenstern kommt. Es ist der Gral. Und es geschah hier, in Richtung von Paderborn, das Land der Pader, derjenigen, die nach Indien reisten, des Hermann, des Armin oder Arminius, der Externsteine und Wotans, der Mithra, des Christos von Atlantis, wo die SS ihr Schloss, das der Einweihung, ihre Himmelsburg, ihr Himmelsschloss Wewelsburg wiedererrichtete, das wie eine Lanze zu dem heiligen Heiligtum der Vorgeschichte, zu den Externsteinen, zu Asgard zeigt. Im Herbst 1982 habe ich die Externsteine in Westfalen besucht. Ich bin durch den alten heiligen Wald der siegreichen Schlacht des Hermann der Cherusker gekommen. Erman, die Macht des Menschen. Welch ein Eindruck! Zum ersten Male diese Felsenmasse und die großen Kriegerköpfe, die auf den Gipfeln eingemeißelt sind, nicht von Menschenhand, sondern durch die Projektion der Sinne auf das kosmische und irdische Plasma bewundern zu dürfen. Ein Krieger mit Helm und Visier bewacht dort oben den Eingang. Wie von dem Felsen gefangen gehalten zwischen zwei riesigen Blöcken, zeichnet sich das Bild des Gekreuzigten an der Irminsul ab. Ein Riese mit geneigtem Haupt auf einer Schulter und den Armen in Kreuzesform ausgebreitet. Ganz klar zeichnet sich durch die Lanze verursachte Wunde an der Seite ab. Das Ganze kann nicht von Menschenhand geschaffen worden sein, weil es das Werk von Titanen ist. Es ist keine Skulptur, sondern die Gestaltung des Steines, des Felsens auf einen Schlag. Wieder die Gestaltgebung einer Idee auf das kosmisch-irdische Plasma projiziert. Es ist Wotan, der während seiner 9 Nächte bis zur Wiederauffindung der Runen unter der schwarzen Sonne der polaren Mitternacht an der Irminsul hing. Es ist das nordische Christentum, viel älter als das semitische und Mondchristentum. Hier ist es mit allen seinen Attributen, sogar mit der Lanze dargestellt, die danach durch Parzival im Mysterium des Gral wiedererlangt wurde, jedoch vom verjudeten Rom verfälscht und geplündert worden ist. Nichts hat Karl der Große mit der Zerstörung der Irminsul erreicht, die sich bei den Externsteinen befand, weil die Gestalt Wotans sie weiterhin am Felsen wiedererzeugt. Ich habe mit einigen Kameraden das Heiligtum durchwandert und auf seinem Gipfel das Sonnenobservatorium mit seiner runden Öffnung erreicht. Unten gibt es eine Grotte der Einweihung und das große Steinbett, das nicht als Grab diente, sondern für den zweiten Tod der arischen Einweihung bestimmt war. Vor Jahren hat Savitri Devi, diese außergewöhnliche Frau, dort eine Nacht zugebracht. Und mitten in der Nacht hat sie das ursprüngliche Licht bemerkt. Unermüdliche Kämpferin, dieses Licht hat sie während ihres ganzen Lebens in sich bewahrt, bis zu ihrem Tode für den Führer kämpfend. Wenn die Männer besiegt wurden, bewahrten die Frauen nur das heilige Feuer in der dunkelsten Nacht und machten mit ihrem Opfer die Wiederkehr des neuen Tages und der alten Sonne möglich. Ich traf eine Woche nach dem Tode Savitri Devis in Europa ein und habe mich nicht mehr mit ihr treffen können.